Bana bir masal anlat baba. Erzähl mir eine Geschichte, Papa. Von Geistern im Schwarzwald. Es war Nacht. Ich habe geschlafen und dann habe ich so Stimme gehört. Ich will dich. Glauben Sie an Geister? Nein. Ich habe aber im Film ein Mädchen und das könnte vielleicht die missglückte Adoption gewesen sein. Was haben die gesagt, was das ist, dort, wo ihr übernachtet? Oder? Das ist altes Hotel. So ein modernes Gebäude muss damals eine Menge Geld gekostet haben. Das hatte das Ehepaar Hoover gebaut. Das war eine vorzügliche Gastronomie. Woher kam denn das Geld für den Bau des luxuriösen Hotels? Vor allen Dingen gingen hier die Nazi-Größen ein und aus. Ja? Bitte was? Der Golf gehört nicht mir, dann müssen Sie bei Springmann läuten, ja? Bitte sehr. Manchmal schlafe ich und dann wollen die den Golf kaufen da unten. Oh, ich sag das aber. Das ist ja nervig. Das nervt hier. Ja. Also, Diorit, was machen wir jetzt? Interview. Interview. Oh. Vielleicht können Sie sich erst mal kurz vorstellen. Also, ich heiße Klaus-Dieter Kopp und war früher 16 Jahre lang Geschäftsführer auf Horit. Wir sitzen am gedeckten Kaffeetisch, umgeben von Jesus-Abbildungen und Engelsfiguren aus Keramik und Holz in unterschiedlichen Größen. Wir sehen auch einen kleinen Schrein. Ja. Die haben so tolle Rosen und Tulpen und so. Ja, bei Mutters Bild kommt jede Woche frische Blumen hin. Mehr kann ich nicht mehr tun. Meine Mutter war noch 10 Jahre bis zur Rente, war die bei mir im Haus auch Wirtschafterin. Klaus-Dieter Kopp kannte die GründerInnen des Sternenwirtshauses persönlich. Vielleicht kann er unser Puzzle zu den spukhaften Ereignissen auf der Horit vervollständigen. Wer waren Paula und Adolf Huber? Religiöse Fanatiker? Opportunisten? Nazis? Und was ist mit ihrem gescheiterten Adoptionsversuch? Ist das unser Geistermädchen? Bei unserer Suche nach Antworten stoßen wir auch auf einige wichtige Archivakten. Einer aus Frankreich hilft uns besonders weiter. Aber jetzt erstmal zum ehemaligen Geschäftsführer Klaus-Dieter Kopp. Welche Zeit war das? In welcher Zeit? Es war von 72, 80, 90. Die Horit, das Restaurant war natürlich einmalig zu Hubers Zeiten. Ne? Es gab ja nichts. Und die Horit hat eben, da gab es dann gleich nach dem Krieg den ersten Hummer, die ersten Krebse. Da war ein großes Buffet aufgebaut, wenn man von oben runterkam, wo man alles aussuchen konnte, die Speisen. Und da war ja so ein Betrieb. Weißt du, an Sonntagen standen die Autos schon mal die ganze Privatstraße vor. Horit alle Parkplätze zu, da war extra ein Parkwächter, der die Autos eingewiesen hat. Dann noch die Zufahrtsstraße, die L86, Richtung Hochstraße. Da standen die Autos und Autos auch bis hoch zur Schwarzwaldperle. Da waren Hunderte von Leuten. Das war einmalig. Das kann man gar nicht beschreiben, wie das war. Und natürlich Kuchen noch und noch, alle Sorten. Und die Frau Huber hatte die Hand. Gut, die hat natürlich ein Küchenschiff gehabt, die hat in der Konditorei Leute gehabt, aber sie war immer tonangebend. Ihr hört die 4. Folge von Babas Geister. Diesmal mit dem Geist von Paula Huber. Paula Huber in Ruhüler. Viele Leute hatten Schwierigkeiten mit Hubers. Ich war der Kronprinz. Ich war immer drüben eingeladen zum Essen. Besonders Paula Huber scheint viel von ihm gehalten zu haben. Allerdings wurde er Geschäftsführer, als das Sternenwirtshaus nicht mehr in ihren Händen war. Sie hat auch einmal gesagt, wenn sie gewusst hätte, dass ich mal auf die Horit käme, hätten sie es nicht abgegeben. Ich wäre der richtige Mann gewesen, um in ihre Fußstapfen zu treten. Natürlich auch ein Kompliment, gell? War natürlich Schnee von gestern, das war alles schon verschrieben und vermacht. Da konnte ich nicht mehr kommen. Tja, verschrieben und vermacht an die Schwestern des Klosters Erlenbad und später an die Erzdiözese Freiburg. Warum sind die Leute denn mit den Hubers nicht zurechtgekommen, hatten sie ja gesagt. Also manche... Sie waren halt bestimmend und haben gesagt, wo es lang geht, gell? Das war nicht böse gemeint, das war deren Charakter, gell? Und die haben auch was geleistet. Wenn man denkt, die haben da oben dieses Hotel hingebaut, da war keine Wasserversorgung, da war keine Straße, da war gar nichts. Das war für die damalige Zeit, das war eigentlich ein Jahrhundertprojekt. Das war nicht einfach so aus dem Ärmel zu schütteln. Wir suchen weiter nach Anhaltspunkten für Babas Erzählung. Wer war auf der Horit? Und was könnte dort Kindern geschehen sein? Wir durchforsten alle möglichen Archive und stoßen auf eine Akte des Landratsamtes Bühl. Darin eine Ansammlung von Dokumenten rund um die Errichtung des Sternenwirtshauses. Zum Beispiel ist da der Antrag für die Erlaubnis zum Bau des Hotels, unterschrieben von Adolf Huber mit dem Abschiedsgruß Heil Hitler aus dem Jahr 1935. Wir finden außerdem einen Brief, der deutlich macht, es gibt sehr starken Gegenwind aus den eigenen Reihen. Aber das ist, wenn man halt so ein Ding aufbaut, dann hat man auch nicht nur Freunde. Und dann sind sie vielleicht bei manchen Leuten auch ein bisschen angeeckt. In diesem Brief wenden sich Gastronomen und Hoteliers aus Sasbachwalden und Umgebung an den damaligen Landrat. Sie versuchen mit allen Mitteln, den Bau des Sternenwirtshauses zu verhindern. Darin heißt es: Die Kundschaft im Sternenwirtshaus in Sasbachwalden bestand zu einem Großteil, schätzungsweise 90%, aus Juden. Und es ist anzunehmen, dass auch im neuen Betrieb überwiegend Juden verkehren werden. Der Gesuchsteller Adolf Huber ist verschwägert mit dem Juden Heinzheimer, welcher wegen Unzuverlässigkeit als Staatsanwalt abgebaut wurde. Auf jeden Fall sind aber nicht nur in der Familie, sondern in dem ganzen Geschäftsgebaren der Adolf Huber Eheleute jüdische Geschäftsmethoden bemerkbar. Paula und Adolf Huber seien ungeeignete, unzuverlässige Geschäftsleute. Nicht nur ihre Beziehungen zu jüdischen Personen werden kritisiert, wie zum Beispiel zu Ludwig Heinzheimer, dem Ehemann von Paulas Schwester Olga. Auch die Kontakte nach Frankreich und auch nach Berlin seien problematisch. Der Verkauf des ehemaligen Sternen für 120.000 Reichsmark an die NS-Volkswohlfahrt sei nur gelungen, weil Paula Huber Beziehungen zu den entsprechenden Stellen in Berlin pflege. So viel Neid und Hass in diesem Brief. Wäre doch nicht verwunderlich, wenn die Idee der Brandstiftung auch aus diesen Reihen käme. Wir erinnern uns. 1942 ist ein Brand ausgebrochen und das Haus wurde total zerstört. Nur die Grundmauern waren noch übrig. Aber man vermutet, dass es Brandstiftung war. Was sagen Sie dazu? Das ist ein Geschwätz. Es hat mir mal Hubers erzählt, dass die oben die Batterien aufgefüllt haben durch eine brennende Zigarette, die sie scheinbar weggeworfen haben. Und dann ging der Brand los. Erich Fischer hatte uns erzählt, es gebe den Verdacht, dass es Nazis waren, die das Sternenwirtshaus in Brand gesetzt haben. In der besagten französischen Akte finden wir dazu eine Aussage von Adolf Huber. Der hochrangige Nazi und Wehrwirtschaftsführer Fritz Kranefuß habe mit einer weiteren Person sein Privathaus kaufen wollen. Im Namen des Reichsführers SS. Er habe sich aber geweigert. Daraufhin hätte das Sternenwirtshaus bald gebrannt. Er sagt nicht explizit, dass die Nazis das Hotel in Brand gesetzt haben, aber er stellt diese beiden Ereignisse direkt nebeneinander und damit in Bezug zueinander. Scheinbar weiß er es nicht hundertprozentig, vermutet aber, dass es so gewesen sein könnte. Oder er lügt. Das sieht ganz schön aus. Das habe ich heute Morgen noch in der Garage gefunden. Und da noch was Wichtiges drin. Eieiei, das sieht ja nach einer wichtigen Mappe aus. Da holen wir unsere Handschuhe raus. Das ist das Bild mit dem Kind mit der Tochter drauf. Ah, das Mädchen mit den Zöpfen. Mhm. Was? Okay. Wir erkennen das Bild von Herrn Fischer. Mhm. Im Jahre 1960 entschloss sich das Besitzer-Ehepaar Huber, sein Werk als Vermächtnis abzugeben, da die Ehe von Paula Augusta und Adolf Huber kinderlos blieb und eine Adoption nach kurzer Zeit beendet war, übergaben die Hubers ihren Besitz mit Übergabevertrag vom 2. Mai 1960 überraschend an das Kloster Erlenbad. Mhm, ja. Dann ist es doch aktenkundig. Da ist wieder unsere Kindergeisterspur. Das Mädchen. Dass die Adoption gescheitert ist, scheint unseren Gesprächspartner aber nicht zu überraschen. Mit Familie haben sie eigentlich beide nicht so viel Sinn gehabt. Die waren halt fürs Geschäft da. Es waren reine Geschäftsleute. Und das haben sie mit Erfolg gemacht. Der Stern, ne, im Dorf sozusagen, mhm. In das Bachwalden selbst, ist ja auch an die SS verkauft worden. Genau. Also das war so eine grandiose Geschäftsfrau. Die hat, wenn die Nazis kamen, hing der Hitler an der Wand. Und wenn der weg war, dann hing ein Geistlicher an der Wand. Die war so variabel, die hat sich gedreht ist um 180 Grad an. Die hat eben mit allen Leuten Geschäft gemacht. Grandios opportunistisch. Was wollten die beiden? Erfolg um jeden Preis? Ne pasına olursa olsun başarılı olmak mı? Selbstverwirklichung? Kendini gerçekleştirmek mi? Geld und Macht? Gott dienen? Ya da Tanrı'ya hizmet etmek mi? So ein Projekt wie das Sternenwirtshaus stemmt man nicht einfach so. Auch in finanzieller Hinsicht ist es doch ziemlich verwunderlich, wie das Ganze geklappt haben soll. So ein Jahrhundertprojekt, wie Klaus Dieter es nennt. Und später waren ja auch die Nazis oben auf der Horrid manchmal. Ne? Da war manche behaupten, der Hitler, aber der Hitler war nie dort. Das ist also ein Märchen. Das weiß ich, also haben ja Hubers auch erzählt. Aber ich glaube, der Himmler war da oder der Göring, ich weiß nicht, irgend solche Leute. Anscheinend besonders solche Leute. In einer der Akten finden wir ein Schreiben von Adolf Huber. Darin erzählt er von einem Treffen mit Heinrich Himmler, Reichsführer SS, 1934 in Sasbachwalden. Dabei soll es um den Verkauf des Sternen gegangen sein. Das Gasthaus, das Paula Huber von ihren Eltern geerbt hatte. Und es ist nicht das letzte Treffen der beiden. Himmler besucht das Sternenwirtshaus noch öfter. Mal ein paar Tage mit seiner Frau für einen Kurzurlaub, mal um bei einer Kommandeurtagung eine Rede zu halten. Davon zeugt ein Eintrag in Himmlers Tagebuch. Gerade mal ein paar Meter von dem Hotelgelände entfernt haben Paula und Adolf Huber ihr Privathaus im Landhausstil gebaut. Teile davon dienen als Ausschankräume, wo sie Gäste bewirten, noch bevor das eigentliche Sternenwirtshaus-Hotel fertig ist. Doch auch noch danach empfangen und bewirten sie dort. Und zwar die SS. Das Privathaus der Familie Huber dient von 1938 bis 1939 als ein weiteres SS-Erholungsheim. Paula und Adolf Huber waren demnach ständig von Nazis umgeben. Laut Adolf Huber war auch Hermann Göring in Sasbachwalden. Nur eben im damaligen Sternen, unten im Dorf und nicht auf der Horrid. Baba hatte recht. Nur er hatte keinen blauen Schimmer? Blassen Schimmer. Ja. Er hat halt keine Ahnung, was für Nazis sich dort herumgetrieben haben. Nach Kriegsende muss das Ehepaar Huber sich unter anderem dafür bei den französischen Besatzern erklären. Die Alliierten wollen unbedingt wissen, wie die Familie Huber zu ihrem Wohlstand gekommen ist. Sie befragen Adolf Huber. Die Protokolle ihrer Befragung finden wir im Archiv der französischen Besatzungsverwaltung. Im Centre des Archives Diplomatiques. Die deutschen Akten, an die wir rangekommen sind, hingegen haben viele wundersame Lücken. Adolf wird gezwungen, sein wirtschaftliches Einkommen darzustellen und damit aufzuzeigen, wie tief seine Verbindungen zum NS-Apparat reichten. In der französischen Akte finden wir das Sitzungsergebnis vom 4. März 1947. Es ist das Ergebnis der Säuberungskommission für die politische Reinigung für Industrie, Handel und Handwerk des Landes Baden-Freiburg im Breisgau. Es wurde beschlossen, Adolf Huber wird für die Dauer von 10 Jahren die Betriebsführereigenschaft und damit die selbstständige oder leitende Tätigkeit abgesprochen. Der Führerschein ist ihm für die gleiche Zeit zu entziehen. Das Halten von Kraftfahrzeugen untersagt. 50% seines Vermögens sind einzuziehen. Aus dem Schreiben wird uns nicht ganz klar, ob Adolf Huber Mitglied der NSDAP war, aber die Horrid sei ein bevorzugtes Lokal der SS gewesen. Insbesondere höherer SS-Führer, unter anderem Himmler. Es stimmt also, dass Paula Huber und er sehr gute Beziehungen zu führenden Parteikreisen hatten. So heißt es hier. Unter anderem zum früheren Reichskulturverwalter Moraller und zum früheren Gauführer des badischen Handwerks Robert Roth. Mit Hilfe dieser beiden führenden Nationalsozialisten wurde ein großes Geschäft mit den Produkten des sogenannten badischen Handwerks betrieben. Reiseandenken in künstlerischer Aufmachung, die eine Mischung von sogenannter NS-Kunst und Volkskunst darstellten. Als ausgesprochener Nutznießer des Systems und Freund der SS ist Huber in der nächsten Zeit als selbstständiger Geschäftsinhaber untragbar. Jetzt erscheinen die Zeugenberichte aus der Broschüre von Reinhold Kestel wahrscheinlicher. Darüber hatten wir in der letzten Folge gesprochen. Dabei ging es um Wehrmachtssoldaten, die auf der Horrid Gräben ausgehoben haben und dabei dachten, dass in den Gebäuden kriegswichtige Entscheidungen getroffen werden. Ebenso wie die ZeugInnenberichte über Euthanasiepläne für die Illenau, die in der gemütlichen Bauernstube beschlossen worden sein sollen. Obwohl wir dazu niemanden mehr befragen können, erscheint all das jetzt viel plausibler. Die Geister der Vergangenheit sind anwesend. Was ist mit den Geistern? Sie flüstern. Im Verhör der Alliierten verteidigt sich Adolf Huber und sagt, dass er unter Druck gesetzt wurde, sein Privathaus der SS zur Verfügung zu stellen. Für den Bau des Sternenwirtshauses hatte er Kredite von Firmen aufgenommen, die er nicht schnell genug zurückzahlen konnte. Die Kreditgeber hätten die Schulden als Druckmittel gegen ihn eingesetzt. Aber er und Paula hätten sich auch gegen einen solchen teuren Bau entscheiden können. Das haben sie aber nicht. Er betont auch, dass er im Allgemeinen keine andere Wahl gehabt habe, als die Nazis zu bewirten und den einen oder anderen freundschaftlichen Abend mit ihnen zu verbringen. Ihnen nützlich zu sein. Das habe ihm der Kreisleiter befohlen. Wenn Huber sich anders verhielt, habe er Verweise von ihm bekommen. In allen Quellen heißt es, Paula wollte hoch hinaus. Die Familie Huber hat das nationalsozialistische System für sich genutzt und damit unterstützt. Sie sind unter diesem Regime reicher und angesehener geworden als zuvor. Und gleichzeitig ist auch im Fall der Familie Huber nicht alles schwarz-weiß. Sie sind an einer anderen Stelle ein großes Risiko eingegangen. Während der Kriegszeit hatten die auch einen hohen Geistlichen aus Straßburg im Haus drüben versteckt, monatelang. Die SS stand vorm Haus Wache und drin. Und die Frau Huber ging dann mit dem irgendwann, wenn dann Wachablösung war, kurz an die frische Luft. Haben den also gefördert, dass er nicht abgeführt worden ist oder verhaftet worden ist. Dieser Mann hieß Bruno Hausherr und war ein französischer Priester. Er kämpfte im Widerstand gegen die NS-Herrschaft und wurde deshalb von der Gestapo gesucht. Paula und Adolf Huber hielten ihn 2 Jahre lang bei sich zu Hause versteckt. Von August 1943 bis April 1945. Da haben sie so ein begehbares Zimmer gehabt mit Schrank davor oder Schrankwand. Und es war ganz gut versteckt und dekoriert und da war der drin. Das war ein weiteres entlastendes Argument für Adolf Huber vor den Alliierten. Interessant, dass Paula bei der Sache gänzlich sauber rausgeht. In ihrer Akte heißt es, dass gegen sie keinerlei politische Belastungen vorlegen. Sie, die Visionärin, Künstlerin, die extrovertierte Gastwirtin. Adolf, Mann der Zahlen, der Kaufmann, leichter festzunageln. Obwohl es Adolf Huber offiziell verboten ist, sein Unternehmen in den nächsten 10 Jahren weiterzuführen, finden wir ein Schreiben mit der Bitte zur Wiederaufnahme des Betriebes im Sternenwirtshaus Horrit. Er stellt die Anfrage im Dezember 1950, also nur 3 Jahre nach dem Beschluss der Säuberungskommission. Wenn das aber nicht geht, dann geht er gut mit. Ja. Ah, doch. Doch, er geht trotzdem. Seine Bitte wird genehmigt und ab da beginnt das zweite Kapitel. Die glanzvolle Zeit im Sternenwirtshaus der 50er. Wie wenn nichts gewesen wäre. Konrad Adenauer, der Ehemann der Queen, Prinz Philipp, Duke of Windsor und all die anderen Promis kommen ins Sternenwirtshaus. Doch vorher vermietet die Familie Huber das Haus für einen scheinbar wohltätigen Zweck. Da hatten sie auch scheinbar finanzielle Schwierigkeiten, aber die Hubers haben dann einen Kredit von der Privatbank in Freiburg bekommen und da haben sie dann das Dach drauf gemacht. Mhm. Und da war es am Anfang war es dann mal ein Kinderheim nach dem Krieg und dann alles Mögliche, bis es dann in den Anfang der 50er dann wieder Restaurant wurde. Mhm. Aber war das wirklich ein Kinderheim? Eine Zeit lang waren Kinder dort, ja. Das hat meine Mutter noch erzählt. Ah. Das Gerücht von Erich Fischer holt uns ein. Dieser Kinderspur werden wir in der nächsten Folge nachgehen und dabei nicht nur 2 Kindergeistern begegnen. Aber ein Rätsel konnten wir endlich lösen. Hi. Hi, nice to meet you. Great, nice to see you. Ich bin Monika Fischer. und ich bin die Großnichte von Adolf und Paula Huber. Wir haben das Mädchen aus dem Foto gefunden, mit den Zöpfen, das vor dem Auto posiert. Es ist Brigitte Pringle. Sie ist die Mutter von Monika Fischer und die Nichte von Paula Huber. Und kein geistgewordenes Adoptivkind. Brigitte ist die Tochter von Olga Heinzheimer. Sie ist während des Krieges mit ihrem Mann Ludwig Heinzheimer nach England geflohen, nachdem er als Jude 3 Jahre in Dachau überlebt hatte. Die Frau am Lenkrad ist wohl Paula Huber selbst. I remember her as always smiling. Sie hat immer gelächelt. Big, bustling, busy woman. Eine ziemlich große, eifrige, geschäftige Frau. She was, I think the best way of putting it is eccentric. Im besten Sinne exzentrisch. She had always been doing things her way. It was, I have a job, I'm going to solve it now. Sie hatte ihre eigene Art und war lösungsorientiert. Auch an Adolf kann sie sich gut erinnern. Adolf was a quiet man. Adolf, eher still und im Hintergrund. But he was almost the opposite to Paula. Das Gegenteil von Paula. So she would be out in the front, rushing around doing things, and he would be calmly making sure it all actually worked. Und die Kinder? I think they simply never succeeded in having children. Sie wollten Kinder, aber es hat wohl nicht geklappt. Im höheren Alter waren die Hubers sehr, sehr gläubig. Und da gibt es auch eine Anekdote. Sie hatte ja diesen Wallfahrtsort, sagen Sie mal, Heroldsbach. Der ist ja, wo ist der, im Fränkischen irgendwo, gell? Den hat sie ja gefördert. Gebetet und gesungen und gebetet und gesungen. Und Nacht durch und mir liege da oben und möchte schlafen und war nix. Da war doch was. Das nächtliche Singen und Beten aus den Erzählungen von Helene und Truder. Paula und Adolf Huber waren AnhängerInnen der sogenannten Heroldsbach-Bewegung. Kinder berichten von einer Marienerscheinung im Wald im bayerischen Heroldsbach. Es wird zum Massenphänomen. Ein Auge auf und wieder zu. Aber diese Privatoffenbarung wird von der katholischen Kirche nicht anerkannt. Da fuhr uns immer wieder hin, haben Blumen hingebracht und da war sie auch der Initiator davon. Und da ist sie ja dann vom Dorfpfarrer morgens, da war ich in der Kirche, von der Kommunion ausgelassen worden. Das war ja ein Skandal, das schrie ja bis zum Himmel. Aber die Hubern ist dann mit festem Schritt, ich höre sie heute noch, wie sie rausgerauscht ist. Im Laufe der nächsten Jahre entfernt sich die Familie Huber immer weiter von dem Leben in Sasbachwalden. Ich habe die größte Bewunderung, was diese Leute geleistet haben. Ich kann das nur immer wieder sagen. Gell? Und später war das nur noch ein Abklatsch von der Glorie, Glanz und Glorie. Glauben Sie, Frau Huber wacht noch über der Horit? Ja, traue ich das zu. Und die hat auch immer noch die Hand drauf. Darum wird da nichts daraus. Glauben Sie an Geister oder an? Ja, es gibt was Übernatürliches, glaube ich. Und auch jeder Verstorbene hat eine Aura. Das Schlafzimmer von meiner Mutter habe ich jetzt als mein Fernsehzimmer. Da bin ich so nah bei ihr auch. Da ist auch drin gestorben. Und manchmal bin ich mir ein, sie läuft hier durch. Ein Segenschatten. Das ist vielleicht Einbildung. Aber irgendwas ist. Sie hat immer den Spargel geschält, jetzt muss ich mich halt selber schälen. Ah, jetzt muss ich Spargel schälen, Mutter, warum schälst du nicht? Und so Sachen. Rede ich halt mit ihr, gell? Kriegen Sie auch mal eine Antwort? Nein, eben nicht. Vielleicht kommt es mal noch. Baba und ich verputzen zusammen ein Loch in der Wand. Ein Wanddurchbruch zwischen 2 Zimmern in der Wohnung meiner Eltern. Beim Einzug vor 10 Jahren wurden provisorisch Schränke vor die Leerstelle gestellt. Hübsch kaschiert. Während Anne auf der Couch schläft, stopfen Baba und ich bis spät in die Nacht Spachtelmasse in die offenen Stellen hinein. Seit langem ist es das Erste, was wir gemeinsam tun. Thank you. Er sagt, dass er sein eigenes Patent für die Spachtelmasse entwickelt habe. Ich glaube, dass es einfach der günstigste Mörtel ist. Ich soll mit einem feuchten Pinsel über die Wand fahren, wie ein Künstler. Er fragt, Anna den Dimmikese, hast du es verstanden, meine Tochter? Und? Hast du es? Tamam, Anna. Aber vieles andere habe ich noch nicht verstanden. Wer bist du eigentlich für mich? In meinem Telefon bist du mit Vor- und Nachnamen gespeichert. Aber bist du Baba, Vater, Papa, Baba Jim? Ich sehe den Durchbruch, den wir verschließen, als einen Versuch, die Lücke zwischen uns zu verkleinern. Ich will nicht mehr kaschieren. Ich will etwas Neues. Das war die vierte Folge der sechsteiligen Serie Babas Geister. Von Ayla Güney und Jurate Praginaite. Babas Geister Podcast'ının bütün bölümlerini ARD Audiothek'inde ve Deutschlandfunk uygulamasında dinleyebilirsiniz. Die Geistersuche von Ayla und Jurate geht weiter. Alle Folgen der Serie findet ihr jetzt schon in der ARD Audiothek und in der Deutschlandfunk App. Sowie wöchentlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon ich, Geistermädchen Idil Hasni. Es sprachen außerdem die Autorinnen. Ton Alejandro Weyler, Mischung Cornelia Nelly Böhm und Andrew Mottl, Musik Kasia Kadlubowska, Redaktion Christian Lerch und Christiane Habermals, Beratung Mara May, Regie und Schnitt Jurate Praginaite und Ayla Güney. Eine Produktion für SWR Kultur und den Deutschlandfunk 2025. Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit, ein Podcast von SWR 3. Hier treffen sich einmal pro Woche zwei ziemlich bekannte Menschen und versuchen für einen Monat beste FreundInnen zu werden. Und nach einem Monat entscheidet sich's dann. Nummerntausch oder auf Nimmerwiedersehen. Wird's eine Freundschaft fürs Leben oder war's doch nur eine auf Zeit? Und bei uns im Podcast, da kommt dann schon das nächste Duo. 1+1, Freundschaft auf Zeit, ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen.